Duell mit der Rundschau am Abend, es ist 17.30 Uhr, Sie hören Nachrichten. Der Weltsicherheitsrat hat sich am Nachmittag in New York mit dem heute früh ausgebrochenen Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarstaaten befasst. Nach Anhören der Vertreter Ägyptens und Israels vertagte sich der Rat, um einen Waffenstillstandsappell auszuarbeiten. In der Sitzung des Sicherheitsrates teilte UN-Generalsekretär U Thant mit, dass jordanische Truppen das Hauptquartier der Waffenstillstandskommission der Vereinten Nationen an der Grenze zu Israel besetzt haben. U Thant betonte, damit sei die Immunität der Weltorganisation verletzt worden. Der Vertreter Ägyptens, Kony, erklärte, Israel habe sein Land überfallen, als zwei ägyptische Minister zu Besprechungen nach Washington abfliegen wollten. Dies beweise die friedlichen Absichten der Regierung in Kairo. Dagegen sagte der israelische Delegierte Rafael, ägyptische Truppen hätten heute früh eine Offensive gegen das Staatsgebiet Israels unternommen. Zugleich hätten ägyptische Flugzeuge israelische Dörfer bombardiert. Rafael versicherte, sein Land handle jetzt in Notwehr. Der israelische Ministerpräsident Eshkol hat inzwischen in einer Rundfunkansprache zur Unterstützung seines Landes aufgerufen. Er sagte, die friedliebenden Völker dürften nicht abseits stehen, wenn Israel um seine Existenz kämpfe. In London erklärte der britische Außenminister Brown vor dem Unterhaus, Großbritannien stelle sich auf keine der beiden Seiten im israelisch-arabischen Konflikt. Die britischen Streitkräfte im Nahen Osten seien angewiesen worden, sich nicht in die kriegerischen Auseinandersetzungen hineinziehen zu lassen. Brown gab bekannt, dass sich die britische Regierung auf diplomatischem Wege um einen allgemeinen Waffenstillstand bemüht. Zuvor hatte bereits der britische Premierminister Wilson an Präsident Johnson, den französischen Staatschef de Gaulle und den sowjetischen Ministerpräsidenten Kosygin appelliert, sich zu einer gemeinsamen Aktion der vier Großmächte zur Wiederherstellung des Friedens im Nahen Osten bereit zu finden. Papst Paul VI., Präsident Johnson und der italienische Außenminister Fanfani forderten die kämpfenden Parteien auf, die Bemühungen des Weltsicherheitsrates zu unterstützen. In verschiedenen arabischen Staaten kam es inzwischen zu Protestaktionen gegen diplomatische Einrichtungen der Westmächte. Die sowjetische Regierungszeitung Izvestie warf den Vereinigten Staaten und Großbritannien vor, sie hätten die israelischen Extremisten zum Krieg gegen Ägypten aufgestachelt. Nach dem Sudan und Kuwait haben am Nachmittag auch der Irak und der Jemen offiziell Israel den Krieg erklärt. In Algier wurde ein offizielles Kommuniqué veröffentlicht, in dem es heißt, Algerien befinde sich ebenfalls im Kriegszustand mit Israel. 48 Düsenjäger seien bereits in das Kampfgebiet gestartet. Das Ausmaß der Kämpfe war in den Nachmittagsstunden nicht genau zu überblicken. Beide Seiten sprachen von Siegen und von Niederlagen des Feindes. In Tel Aviv wurde gemeldet, israelische Truppen seien auf allen Abschnitten auf dem Vormarsch. Dagegen hieß es aus Kairo, den Israelis sei es nicht gelungen, die ägyptischen Stellungen zu durchbrechen. Das gemeinsame arabische Oberkommando in Kairo gab bekannt, die jordanische, irakische und syrische Luftwaffe hätten gemeinsam Ziele in Israel bombardiert. Versorgungslager, Siedlungen und der Flughafen Lida sowie der Ölhafen von Haifa stünden in Flammen. Israelischen Angaben zufolge wurden die Flughäfen von Damaskus und Amman bombardiert. Auf der Halbinsel Sinai soll außerdem eine schwere Artillerie- und Panzerschlacht entbrannt sein. Wegen der Kampfhandlungen sind alle Zivilflüge in den Nahen Osten unterbrochen worden. Die Flughäfen Kairo, Beirut und Tel Aviv sind gesperrt. Der französische Staatspräsident de Gaulle hat angesichts des Krieges im Nahen Osten seinen geplanten Staatsbesuch in Polen abgesagt und der Besuch sollte am Mittwoch beginnen. Die Bundesregierung ist nach einer Erklärung des Regierungssprechers auch bei einer Ausdehnung des Nahostkonfliktes auf alle zu treffenden Maßnahmen vorbereitet. Der Konflikt sei kein Anlass, so betonte der Sprecher, mit einer ernsten Beeinträchtigung bei der Versorgung der Bundesrepublik, vor allem mit Mineralöl, zu rechnen. 5. Juni 1967, RIAS 1, 17.30 Uhr Nachrichten. Und nun ein Bericht aus dem Land, dessen Existenz unmittelbar bedroht und das rings von Feinden umgeben ist. Soeben erhielten wir einen Bericht von Rolf Schloss aus Tel Aviv. Radio Damaskus meldete heute Mittag heftige Luftangriffe auf israelische Städte. Wir alle Auslandskorrespondenten hörten heute Mittag in Tel Aviv die pathetische Meldung Radio Kairos, dass Tel Aviv in Flammen stehe. Ich selbst, der ich seit den frühen Morgenstunden mich in dieser Stadt aufhalte, kann nur sagen, die Stadt hat bisher noch nicht einen einzigen Luftangriff erleben müssen. Zwar geben die Sirenen von Zeit zu Zeit Fliegerwarnung, aber die Bevölkerung bleibt ruhig und auch die Pressekonferenz mit Außenminister Evans konnten wir in aller Ruhe zu Ende führen, während durch die offenen Fenster die Sirenen hörbar wurden. Der Kampf hier spielt sich an Fronten ab, die im arabisch-israelischen Krieg 1948 und im Sinai-Krieg 1956 genannt wurden. Die Israelis sind der Auffassung, dass die entscheidende Schlacht seit heute früh sich zwischen Negev und Sinai-Halbinsel abspielt. Dort sind die vorgeschobenen Positionen der Ägypter. Dort gibt es in Küstennähe zwei große Überlandstraßen und eine Eisenbahnlinie. Dort sind auch die vorgeschobenen ägyptischen Flugplätze wie El Arish und Abu Agela. Und ohne Zweifel müssen die Israelis alles daran setzen, diese Vorposten zu überwinden, wenn sie einen Angriff auf das israelische Innenland verhindern wollen. Die Jordanier und Syrer haben über ihre Grenzen hinweg heute Vormittag mit Entlastungsangriffen begonnen. So richteten die Jordanier Artilleriefeuer auf zahlreiche israelische Grenzkibbuzim, die aber seit Jahrzehnten im Wissen um das Kommende sich tiefe Unterstände errichteten. Der jordanische Luftangriff auf die Stadt Netanya forderte 6 Verwundete. Im Landesnorden haben die Syrer heute Mittag Luftangriffe gestartet. Nach israelischer Meldung sind 3 syrische Flugzeuge abgeschossen worden. Und wie eben der Rundfunk meldete, hat die israelische Luftwaffe Gegenaktionen zur Verhinderung weiterer syrischer Attacken gestartet. Die schwerste Entlastungsangriff wurde von den Jordaniern jedoch in Jerusalem gestartet. Dort hat seit heute Mittag jordanische Artillerie aller Kaliber aus der jordanischen Altstadt und aus Richtung Bethlehem auch die israelischen Wohnviertel beschossen. Gegen Mittag eroberte eine jordanische Einheit das den Vereinten Nationen gehörende neutrale Oberkommando der Vereinten Nationen Waffenstillstandskommission für den Nahen Osten. Es kam hierbei zum Handgemenge mit der UN-Besatzung. Da sich die Jordanier hier eine strategische Ausgangsposition gegen Jerusalem sichern wollten, haben israelische Einheiten am Nachmittag das UN-Gelände zurückerobert. Die militärischen Meldungen von der israelisch-ägyptischen Front werden erst heute am Spätabend durch den Armeesprecher bekannt gegeben. Die Israelis zeigen sich in ihren Meldungen äußerst zurückhaltend, doch es greifen hier Gerüchte, dass schon bei den ersten Kämpfen heute früh ein Großteil der vorgeschobenen ägyptischen Luftwaffe am Boden vernichtet wurde. Bestätigt wurde, dass im Gazastreifen von den Israelis der Ort Khan Yunis erobert wurde. Die Stadt Gaza selbst ist eingekreist. In Gaza ist das Hauptquartier der Palästina-Befreiungsorganisation und der Palästina-Befreiungsarmee. Was auffällt, dass Tel Aviv immerhin mit einer 3/4 Million Bevölkerung einen zwar gespannten, aber gefassten Eindruck macht. Die Israelis wussten, dass diese Tage auf sie zukommen und glauben, dass neben einer modernen Armee diesmal auch die starken Nerven der Menschen in der Etappe zu Überleben aus diesem Krieg beitragen können. Ein Krieg, von dem heute früh der ägyptische Sinai-General Murtadschi sagte, es sei der heilige Krieg zur Vernichtung der Israelis. Aus Tel Aviv berichtete Rolf Schloss. Wir hoffen ebenso, einen Bericht aus Kairo zu bekommen.